Szene 10. Jetzt hören Sie bitte zu. Hier sind Fräulein Schulz und Herr Müller. Ist denn das ein Autobus? Ein Autobus? Nein, das ist ein Flugzeug. Was sagen Sie? Ein Flugzeug? Hören Sie das? Herr Müller geht. Herr Müller geht an das Fenster. Bitte. Er geht an das Fenster. Und er macht das Fenster auf. Bitte. Frage. Geht Herr Müller an die Tür? Nein. Nein, er geht nicht an die Tür. Oder geht er an das Fenster? Ja, er geht an das Fenster. Und Sie? Gehen Sie auch an das Fenster? Nein, ich gehe nicht an das Fenster. Gut, wiederholen Sie. Ich gehe, Sie gehen. Er geht, sie geht. Frage: Macht Herr Müller die Tür auf? Nein. Er macht nicht die Tür auf. Frage: Was macht er auf? Die Tür oder das Fenster? Er macht das Fenster auf. Frage: Und Sie? Machen Sie das Fenster auf? Nein, ich mache das Fenster nicht auf. Bitte wiederholen Sie. Ich mache das Fenster auf. Sie machen das Bürofenster auf. Er macht die Wagentür auf. Das ist ein Lufthansa-Flugzeug von Düsseldorf nach München. Von Düsseldorf nach München. Frage: Kommt das Flugzeug von London? Nein, es kommt nicht von London. Oder kommt es von Düsseldorf? Ja, es kommt von Düsseldorf. Frage: Geht das Flugzeug nach München? Geht oder fliegt das Flugzeug nach München? Ja, es fliegt nach München. Wiederholen Sie. Ich fliege nach Wien. Sie fliegen nach Berlin. Er fliegt nach Bern in der Schweiz. Wir fliegen von London nach Frankfurt. Hören Sie. Frage: Was tut Herr Müller jetzt? Er telefoniert jetzt. Frage: Und was tut Fräulein Schulz? Sie tippt. Gut. Hören Sie, was ist denn das? Er ist in Hamburg. Karl ist in Hamburg. Was sagen Sie? In Hamburg? Ha, ha, ha! Ach, diese Tür. Bitte, Fräulein Schulz. Machen Sie doch die Tür zu. Der ist doch in Frankfurt. Karl ist nicht in Hamburg. Was, in Frankfurt? Danke, Fräulein Schulz. Frage: Geht Fräulein Schulz an die Tür oder an das Fenster? Sie geht an die Tür. Frage: Was tut sie da? Sie macht die Tür zu. Danke, Fräulein Schulz. Frage: Was sagt Herr Müller? Er sagt: Danke, Fräulein Schulz. Und ich? Ich sage auch: Danke. Eine Pause von 5 Sekunden.